alles scheiße, Mann! Das ist nicht fair! Wir sind doch auch nur Mutationen, ohne Ziel ist Leben leer! Die Rächer fallen uns nicht gut! Bei uns fließt einfach zu viel Blut! Nicht gerecht! Wir zerreißen böse Leiber und euch wird davon schlecht! Wir sind die AL! Die asoziale Liga! Wir sind die AL! Und reißen es wieder! Wir sind die AL! Die asoziale Liga! Wir sind die AL! Und singen schlechte Lieder! Bei jedem Team hab abgeblitzt und alles, was zu hören ist, nicht gut genug. Doch auch Assos können Helden sein und uns steht's wirklich gut. Wir sind die AL, die asoziale Liga. Wir sind die AL und reißen es wieder. Wir sind die AL, die asoziale Liga. Wir sind die AL und singen schlechte Lieder. Go! Asoziale Liga, wir sind die AL und reißen uns nieder. Wir sind die AL, die asoziale Liga. Wir sind die AL und singen schlechte Lieder. Wir sind die AL, die asoziale Liga. Wir sind die AL und reißen uns nieder. Wir sind die AL, die asoziale Liga. Wir sind die AL und singen schlechte Lieder. Ich glaube, bei AL.